Ναι, ψήφισαν 153. Es war am Ende für alle keine Überraschung mehr, was der Parlamentspräsident in Athen am Nachmittag verkündete. 153 Ja-Stimmen für das Namensabkommen mit Mazedonien. Ein Kompromiss, der dem nördlichen Nachbarn Griechenlands künftig den offiziellen Namen Republik Nordmazedonien geben wird. Die 146 Nein-Stimmen, die nach der Auszählung ebenfalls verkündet wurden, gingen im Applaus der Regierungspartei unter. Ministerpräsident Tsipras hatte den Kompromiss mit Mazedonien trotz großer Widerstände im eigenen Land verhandelt und darf sich jetzt als Gewinner fühlen, auch weil viele andere europäische Regierungen ihm nun dafür danken, dass Mazedonien NATO-Mitglied werden kann. 30 Jahre lang waren wir gefesselt. Der vom Nationalismus auf beiden Seiten gesäte Hass und auch die Spaltung muss endgültig überwunden werden. Ich glaube, mit der Namensänderung gewinnt Griechenland das Wichtigste zurück. Seine Geschichte, seine Symbole, seine Traditionen. Nordmazedonien wird zu einem Land, das ein Freund, ein Verbündeter, ein Befürworter Griechenlands ist. Das bringt Kooperation, Frieden und Sicherheit in der Region. Der Abend und die Nacht vor der Entscheidung im Athener Parlament hatten nochmal deutlich gezeigt, wie heftig der Widerstand gegen den Namensvertrag mit Mazedonien bleibt. Tausende demonstrierten friedlich, einige Rechtsradikale versuchten es dann auch mit Gewalt und warfen Steine und Feuerwerkskörper in Richtung Parlamentsgebäude. Elektra Katsiupi, eine 19-jährige Gegnerin des Namensabkommens. Mazedonien ist nur griechisch und wird es auch bleiben. Und wir werden alles dafür tun, auch jetzt nach diesem Abkommen. Dass jetzt auch das Nachbarland nördlich der griechischen Provinz Mazedonien von Griechenland offiziell als Republik Nordmazedonien anerkannt wird, ist auch ein Ärgernis für die konservative Partei, die Nea Demokratia. Deren Vorsitzender Mitsotakis ist nach der Abstimmung entsprechend enttäuscht. Das Abkommen von Prespes hätte niemals unterzeichnet werden dürfen und es hätte niemals natürlich das Parlament erreichen dürfen, um ratifiziert zu werden. Denn es ist eine nationale Niederlage. Es ist ein nationaler Fehler, der sowohl die Wahrheit als auch die Geschichte unseres Landes beleidigt. Die Reaktionen aus dem Ausland geben Ministerpräsident Alexis Tsipras allerdings recht für seinen Kurs, dem er trotz heftiger Kritik aus der eigenen Bevölkerung treu geblieben ist. Aus Deutschland, Frankreich und vielen anderen Ländern kamen direkt nach der Abstimmung Glückwünsche. Mazedonien kann nun NATO-Partner werden, was Griechenland in den letzten Jahren stets mit Veto verhindert hat. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Nachbarn könnten neuen Schwung bekommen und insgesamt, so die große Hoffnung in ganz Europa, wird mit dem offiziellen Ende des Namensstreits ein wichtiger Teil des Balkans stabiler.